They gave me pills for my pills. When I complained, they said chill. My prescriptions, they won't fill. For dollar bills. Thank you. Hansen. Gepflegte Beats und nicht nur Schranzen. Danach muss man sich bewegen. Jeder DJ kann das legen. Lasst uns zu dem Rhythmus tanzen. Gepflegte Beats und nicht nur Schranzen. Danach muss man sich bewegen. Jeder DJ kann das legen. Tanzen. Lasst uns vor dem Rhythmus tanzen. Gepflegte Beats und nicht nur Schranzen. Danach muss man sich bewegen. Jeder DJ kann das legen. Lasst uns vor dem Rhythmus tanzen. Gepflegte Beats und nicht nur Schranzen. I don't know. I'm

I'm gonna go to the hospital.